Als Ivy am Fluss ankam, blieb ihr fast das Herz stehen. Der Fluss machte an dieser Stelle eine kleine Biegung und staute sich wie in einem runden Bassin. Dort, wo sonst das Wasser zu sehen war, schwamm eine braune Brühe und ein dreckiger Schaum wabberte zwischen den Steinen und dem Schilf. Das Wasser, auf dem sich gewöhnlich Mücken und Wasserläufer tummelten, hatte einen rötlichen Schimmer. Und ein fauliger Gestank stieg Ivy in die Nase. Doch das Schlimmste waren die toten Fische. Mit starren Augen, den Bauch nach oben, die Schuppen schon zerfleddert, trieben sie auf der Oberfläche. Und es waren nicht 4 oder 5, es waren mindestens 30. Mein Gott, es ist ja fürchterlich. Was ist hier passiert? Wir haben keine Ahnung. Wir haben es vorhin zufällig entdeckt. Aber eines ist klar. Das hat mit Sicherheit keine natürliche Ursache. Da steckt irgendeine Schweinerei dahinter. Wir sollten nachsehen, ob das hier die einzige Stelle ist, die so ausschaut. Und ob es noch mehr tote Fische gibt. Auf jeden Fall müssen wir zur Polizei und die Sache melden. Wir sollten gleich eine Wasserprobe mitnehmen. Vielleicht sogar einen von den toten Fischen. Also los! Worauf warten wir noch? Die drei Freunde gingen zu ihren Fahrrädern zurück, holten aus den Gepäcktaschen eine ihrer Trinkflaschen und einen Plastikbeutel. Nachdem sie etwas von dem rötlichen Wasser abgefüllt und einen der toten Fische vorsichtig in den Plastikbeutel gepackt hatten, fuhren sie zur nächsten Polizeidienststelle. Der wachhabende Beamte wurde sehr ernst, als die Kinder ihren Fund zeigten. Er ließ sich genau die Stelle am Fluss beschreiben und nahm alles zu Protokoll. Bereits am nächsten Tag fand Jaggers Mutter in der Zeitung einen Bericht über das mysteriöse Fischsterben.